Hallo, hier beim Podcast Aufbau Musik. Folge 4 unter erschwerten Bedingungen. Schlechte Audio, wahrscheinlich, weil ich hier Probleme habe mit der Hardware und viel Hall im Raum. Die Steel Drum vom Industriegigant erzählt uns eine Geschichte. Nämlich die Geschichte vom Soundtrack eines Aufbauspiels. Die klassische Aufbaumusik, mindestens eins unserer Games, ist sehr nah an sowas wie Siedler. Das andere Spiel nicht, aber zumindest 50% des Soundtracks heute erinnern uns auf jeden Fall an so klassische Aufbaumomente. Weiterhin muss ich leider wieder live die Tracks einspielen, weil den einen Soundtrack gibt es nicht bei YouTube Music. Muss ich mich mit dem normalen YouTube behelfen. Wie auch immer, viel Spaß bei Folge 4 und wir starten gleich mit dem ersten Track. Ich sag mal nicht, was es ist, vielleicht kennt ihr es ja. Mittelalterliches Besiedeln denkt, der hat noch nicht genug Computerspiele gespielt. Banished. Gefällt mir gut, ist einfach und trotzdem irgendwie stark. So ein bisschen Anachronismus, aber hört sich cool an. Wir sind ja in den Zeiten des postmodernen oder postpostmodernen Aufbauspiels, Mittelalterspiels, da geht auch mal ein Klavier. Thank you. erzähle euch mehr zu dem Spiel später, aber soweit schon mal. Das ist von einer Person mehr oder weniger entwickelt worden und der Soundtrack von dem Bruder der Person. Auf der anderen Seite weiter mit einem ganz anderen Soundtrack. Ja, das Spiel Göttersimulation ist angeblich das Genre. Ich habe das nie gespielt. Ich spiele euch mal den ersten Track. Ne, nicht den ersten. Den ersten, den ich ausgesucht habe. Track Nummer 3. Slow Rise. Auf jeden Fall ein guter Track für die Aufbaumusik, ist entspannt, unaufgeregt. Ob das Spiel jetzt Reus oder Reus heißt, weiß ich nicht. Die Idee, wenn es eine Göttersimulation ist, könnte ja, Gott heißt glaube ich Deus auf Latein. Und passt ja Reus irgendwie. Keine Ahnung. Also Reus ist es sicher nicht, weil EU als EU auszusprechen ist glaube ich so, schon so eine deutsche Sache. Und das ist kein deutsches Spiel. Weit weg von Deutschland ist es aber nicht, ist aus den Niederlanden, Utrecht von Abbey Games. Dieses Spiel hat wenigstens Track Titles, Banished hat keine Titel, die Tracks heißen 1, 2, 3, 4, 5. Wie gesagt, das hier ist Slow Rise. Der Komponist ist Joni van der Leuf oder Leuf, I don't know. Ups, sorry, das war scheiße. Auf jeden Fall geht's direkt weiter mit Banished. Und bei Banished habe ich mir Track Nummer 2 direkt ausgesucht. Nach Track Nummer 1 eben haben wir 1 gehört. Jetzt hören wir Track Nummer 2. Soundtracks leben irgendwie von der Wiederholung. Also sehr häufig sich wiederholende Muster, wie man sie von Minimal Music kennt, so Philip Glass und so Geschichten. Ist schon auf der sicheren Seite, also da sind wir weit weg von Philip Glass. Wir reden ja immer noch von Musik für die Masse, ne? Also da können die Akkordfolgen nicht so crazy sein. Joseph Hodorovic ist der Komponist hier und der Bruder desjenigen, der den Rest gemacht hat des Spiels, also alles andere außer der Musik und den Soundtracks. Dadurch hat es, glaube ich, was Beruhigendes und deswegen habe ich es ausgewählt. Man kann sich darauf verlassen, dass es so weitergeht, wie es angefangen hat. Für die Tracks, die wir hier spielen, im Allgemeinen keine großen Überraschungen. Das ist ja genau die Spielphase, der Aufbau, wo du noch das Gefühl hast, du hast alles unter Kontrolle. Okay, und jetzt sind wir hier an der Stelle durch mit dem Banished Track 2 und gehen rüber wieder zu Reus. So habe ich mich jetzt entschieden, das auszusprechen. Und wir hören uns mal Steady Start an. Also ein Track, der quasi den Beginn von etwas andeutet. Und da kriegt man gute Laune. Da hat man Bock, irgendwas zu machen. Insgesamt nutzt Joni hier häufig dieselben Instrumente. Die funktionieren aber gut, das ist eine gute Kombi. Natürlich ganz basale Harmoniefolgen. Man will ja den Spieler hier nicht verunsichern oder gar mit verwirrendem Material konfrontieren. Okay, das war a steady start from the game Reels. Ich gebe mir jetzt Mühe, es jedes Mal anders auszusprechen. Und wir wechseln rüber wieder zu Banished und hören uns Track 4 an. Drückt schon gut auf die Siedlertube. Wenn auch angepasst für das aktuelle Jahrzehnt. Will heißen, weniger Melodie, mehr Wiederholung und Muster und Atmosphäre und so. Wer übrigens Bock auf das genaue Gegenteil hat und sagt hier, das ist mir alles zu langweilig und zu gleich und zu dudelig, dem empfehle ich die andere Show. Das Gegenstück zu dieser Show, BrokenChairScores.blogspot.com oder einfach BrokenChairScores googeln. Reden wir zwar Englisch, aber es sind immer noch Deutsche, die das machen, also man kann es wahrscheinlich ganz gut verstehen und wir spielen eben die Tracks, die herausstehen, weil sie was Besonderes sind, weil sie Drama, weil sie Action, weil sie sonst was machen und eben nicht den Hintergrund bedüdeln, wie hier in der Aufbaumusik. Dem Synth Choir im Background eigentlich auch nicht beschweren kann über zu wenig Drama. Dem sogenannten Track 4 von Banished. Ja, schade, dass es keine sprechenderen Titel gibt. Im Gegensatz zu Royce, wo wir jetzt ins Harmony Theme einsteigen. Man ja schon quasi auf dem auf der Überholspur Richtung Aufbaumusik. Ne? Das ist ja schon ziemlich klar. Pizzicato und Harmony, das ist alles genau unsere Wellenlänge hier. Die teuersten gewesen, aber hier passt es eigentlich ganz schön rein. Es hat irgendwie was Bescheidenes. Der ganze Soundtrack ist angenehm zurückhaltend. Thank you. wie man dieses Spiel spielt, weiß ich nicht. Aber anhand der Beschreibungen und ein paar Screenshots habe ich entschieden, dass wir es mitnehmen. Obwohl wir ja eigentlich nur Aufbauspiel spielen, aber Götter-Simulation, das ist schon auch... Das ist schon okay. So, da muss man aufpassen, dass es nicht zu dick wird, aber wir haben gerade noch die Kurve gekriegt, denke ich. Und direkt rüber wieder zu Banished. Da geht's weiter mit Track 10. Wir haben einen großen Sprung gemacht. Zwischendurch war halt teilweise zu viel Drama am Start oder was auch immer. Ich kann ja nur 5 Tracks wählen. Jetzt sind wir bei Nummer 10. Hören wir mal rein. Jetzt vielleicht nicht so spannend, wie man das erwarten würde von so einem Track, aber in meiner Welt ist es schon spannend. Es baut sich auf. Klavierstimme da oben spielt gegenüber dem dicken Sound. Mit jedem Takt mal auf die Trommel schlagen, das ist ja schon was. Track hat irgendwie was Treibendes, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der läuft, während man seinen Kram aufbaut. Ich weiß gar nicht, ob es in dem Spiel überhaupt Krieg oder sowas gibt. Ich glaube, ich habe gelesen, dass es da viel um Naturkatastrophen und sowas geht, dass man da die Leute... Da muss man aufpassen, dass sie nicht verhungern und sowas. Beide Spiele übrigens sehr nah beieinander rausgekommen. Banished 2014 und Reus 2013. Den Ansatz, immer was zu machen, was sich wiederholt, der funktioniert ja auch, wenn man überlegt, dass man vielleicht stundenlang in der Situation, in der Spielsituation verbringt, dann du kannst ja gar nicht einfach alle 3 Minuten was total Prägnantes spielen, weil da würde ja dann auffallen, dass sich das andauernd wiederholt. Aber wenn sich sowieso alles andauernd wiederholt und nur so eine leichte Variation auf gegebene Muster ist, dann fällt es vielleicht auch nicht mehr so auf oder so. Na, wie auch immer. Wir gehen rüber zu Reus und hören Track Nummer 6, The Ocean. Schon ein bisschen überraschend, wie hier dann der Rest der Stimmen dazukommt. Da denkt man irgendwie, man hat was verpasst oder so. Das ist rhythmisch ganz schön ausgefeilt. Ich habe am Anfang so gedacht, ey, Ghost in the Shell oder was? Jetzt nicht so ganz plakativ mit Wasser zu assoziieren. Ich meinte jetzt, weil der Track The Ocean heißt. Joni hat das Thema oder so, dieses Motiv immer wieder eingeflochten überall. Ist gut gemacht auf jeden Fall. Und wir gehen zum letzten Track von Banished. Der Soundtrack hat in Wirklichkeit 15 Tracks und wir spielen nur 5. Jetzt hören wir uns Track Nummer 13 mal an. Thank you. Den mag ich, weil er mich irgendwie an das N64 und Mario 64 erinnert. Bässe weg, Flöte rein. So happy poppy, wie wir das eigentlich wollen, aber es darf auch mal ein bisschen dunkler sein. Das war's mit meiner Auswahl aus dem Banished Soundtrack. Ja, wie gesagt, guter Score meiner Meinung nach von Joseph Hodorowicz, der Bruder des Entwicklers, der alles alleine gemacht hat. Okay, und jetzt kommen wir schon zum letzten Track from Rias, und zwar Passing Time, und irgendwie ist das ja auch genau das, was wir machen. Wir verbringen irgendwie die Zeit. Danke euch fürs Reinhören. Ich wünsche euch eine entspannte Zeit. Ich hoffe, ihr seid auch in Zukunft wieder dabei bei der Aufbaumusik. Vielleicht finden wir dann auch mal im Laufe der Zeit so exakt unseren Weg. In der Vergangenheit haben wir, glaube ich, sehr viel Verschiedenes gespielt. Ich weiß nicht, ob euch jetzt schon irgendwie klar ist, wo die Richtung hingehen wird. Mir ist es selber wahrscheinlich noch nicht so klar. Hat sich wahrscheinlich dann in Folge 25 irgendwie mal ein bisschen deutlicher abgezeichnet, was Aufbaumusik eigentlich bedeutet. Weil dieser Track sehr kurz ist, spiele ich den jetzt nochmal ohne Gelaber. Viel Spaß und tschüss.